ist schlecht und das Schlechte ist gut. Und Gewalt macht Spaß. Und Gewalt macht Spaß. Das Gute ist schlecht und das Schlechte ist gut. Und Gewalt macht Spaß. Und Gewalt macht Spaß. Und das so alles bald zu Ende ist, spürst du ganz genau. Wenn du jetzt arbeitest und lang hast, wofür weiß keine Sau. Und ein Wort gibt es.